Das Märchen vom Waldbaden. Es war einmal eine Elfe, die lebte auf einem Baum. Der Baum stand mitten im Wald, der im Sommer herrlich nach Zedernholz roch und im Winter nach dem feinen Moder gefallener Nadeln. Die Vögel begannen im März ihr Konzert und im Herbst zogen sie in lärmenden Schwärmen über die Wälder hinweg. Gern ließ sich die Elfe an sonnigen Tagen in einer Astgabel zum Mittagsschlaf nieder. Dabei ließen die Schatten der Äste im Wind Sonnenflecken auf ihrem Gesichtchen tanzen. Den Winter durchschlief sie meist in einem hohlen Stamm, der an einem Bach stand. Erst wenn es kalt wurde, verschwand sein liebliches Gluckern und Plätschern unter starrendem Eis. Doch wenn die ersten Rinnsale sich wieder lösten und die Vögel zurückkehrten, putzte die Elfe ihre Flügel und flog übermütige Kreise und Schleifen um Blumen und Bäume herum. Da kam eines Tages ein großer alter Elch und sprach: »Kleine Elfe, komm in die große Stadt, dort wartet ein wunderbares Leben auf dich. Du kannst arbeiten und Geld verdienen und wohnst in einem schönen Haus und am Wochenende gehst du ins Kino. Schau, ich selbst arbeite schon lange bei einer Bank und habe Geld auf dem Konto, für das ich mir alles kaufen kann. Elchkühe, Zähne, Häute, Wassertränken aller Art und im Winter gibt's heiße Kastanien.« »Gibt es auch Elfen in der Stadt?« fragte die Elfe und zirbelte mit den Flügeln. »Sehr wohl«, sagte der Elch, »viele interessante Elfen. Du wirst staunen.« »Ach, ich weiß nicht recht«, murmelte die Elfe und wippte im Takt ihres Herzschlags davon. Des Nachts konnte die Elfe nicht schlafen. Zu schön klang das Leben, das der Elch ihr vorgemalt hatte. Und hatte sie selbst nicht längst genug von dem einsamen Leben im Wald? Es wurde Herbst, es wurde Winter, und immerzu dachte die Elfe an die Worte des alten Elchs. Arbeit, Geld, Kino, viele aufregende Elfen. Es war an einem Novembertag, an dem sie ausgiebig ihre Flügel putzte, Nüsse und Honigwaben sammelte und zum hohlen Baum trug, zur Vorbereitung auf den Winterschlaf. Doch diesmal war ihr hohler Baum besetzt. Ein dicker, fetter Dachs machte sich breit in ihrem Winterdomizil. »Hau ab«, grunzte der nur, drehte ihr sein Hinterteil zu. »Jetzt reicht's mir aber«, sagte die Elfe und schmiss ihre Sachen hin. Denn mit dem Dachs wollte sich keiner im ganzen Wald anlegen. »Ich gehe in die Stadt«, rief sie. »Jawohl!« Und schon packte die Elfe ihr Bündelchen und flog mit ihren frisch geputzten Flügeln in die Stadt. Als sie klein war, hatten ihre Eltern sie oft mit dorthin genommen. Damals hatte sie ihren Elfengeschwistern alle Reklameschilder vorgelesen, an denen sie vorbeigeflogen waren. Die Elfe konnte nämlich lesen. Und nun war die Elfe schon groß und flog ganz alleine in die Stadt. Als erstes ging sie zur Bank. Die lag direkt neben der Börse. »Bitte, ich möchte Herrn Elch sprechen«, sagte sie zu der Frau am Schalter, die sie verwirrt anschaute. Dann drehte sie sich um und rief zu ihren Kolleginnen: »Schaut mal, eine Elfe, eine Elfe!« Die anderen eilten herbei und riefen: »Ja, dass es so etwas noch gibt!« »Aus dem Wald«, rief eine. »Was? Gibt es noch Wald?«, fragte eine andere. Und da kam auch schon der Herr Elch im feinen Anzug aus dem Backoffice. »Ja, guten Tag, liebe Elfe! Ich freue mich, dass du zur Vernunft gekommen bist und in die Stadt gekommen bist.« »Endlich«, rief er und breitete die Arme aus. Die Elfe flatterte auf seine Schultern. Zeigst du mir wohl, wo mein Baum ist?« Und ihre Flügel summten. Und so kam die Elfe in die Stadt. Der Herr Elch zeigte ihr einen unbewohnten Dachsbau in einem Mietshaus, einem Laden, in dem es Honig und Nüsse in Gläsern und Plastiktüten gab, und ein Büro, wo sie jeden Tag hingehen musste zum Geld verdienen. Letzteres leuchtete ihr zwar nicht so ganz ein, doch der Elch versicherte ihr, das habe schon alles seine Richtigkeit. Jeder müsse sich nützlich machen. »Aha«, meinte die Elfe und nickte vage. Und so zog sie ein in einer kleinen Betonschachtel und ging täglich ins Büro. Eines Tages aber lief ihr der Dachs über den Weg. Tollpatschig strollte er über die Straße und ein Mercedes machte eine Vollbremsung direkt vor seinem fetten Hinterteil, das jetzt noch fetter geworden war. Die Elfe blieb stehen. »Was machst du denn hier?« »Nun, grunzte der Dachs, »das mit dem Wald war ja nicht mehr so mein Ding. Man wird älter und außerdem habe ich einen Job bei der Börse bekommen.« Die Elfe legte das Köpfchen schräg an den Flügel und überlegte. »Ja, eigentlich, das mit dem Wald war auch für mich nicht mehr so mein Ding.« Und so nahm das Leben seinen Lauf. Sie fuhr U-Bahn, sie fuhr im Bus, sie kaufte hinter großen Glasscheiben allerhand ein und am Samstag ging sie ins Kino. Alle anderen Tage flog sie in einem Büro herum und trug auf ihren dünnen Ärmchen Papierstapel hierhin und dorthin. Sie tippte schwarze Buchstaben auf einen weißen Bildschirm, von dem ihr die Augen brannten. Sie lernte, dass ihre Arbeitskolleginnen alle so taten, als seien sie keine Elfen. Denn sie waren nie zum Spielen aufgelegt. Immer guckten sie so ernst und streng hinter ihren Brillen und schüttelten missbilligend den Kopf, wenn die Elfe jubelte, weil draußen Blütenstaub in unsichtbaren Wolken durch den Äther stob. Es ging nicht lange und die Elfe wurde krank. Sehr krank. Immer war sie müde und nie hatte sie Lust zu irgendwas. Sie fing an, komische Sachen zu machen, dass sie immerzu gegen die Wand flog in ihrem Zimmer oder nächtelang mit hohem Flügelschlag an der Decke neben der Lampe hing wie ein gefangener Nachtfalter. Es wurde so schlimm, dass sie sterben wollte. Der Herr Elch sagte, »Nimm eine Aspirin und geh zum Arzt.« Der Arzt betastete Panzer und Flügel der Elfe und befand, »Eigentlich bist du ganz gesund. Das ist bestimmt psychosomatisch.« »Ich gehe zurück in den Wald«, sagte die Elfe zu einer Nachbarelfe. »Das ist mir alles zu komisch hier. Ich will nach Haus.« Es war schon wieder Frühling geworden und sie vermisste so sehr das Gluckern des Bachs beim hohlen Baum, den Duft der Schneeschmelze und der ersten Veilchen. »Bestimmt ist mein Baum jetzt wieder frei«, dachte sie, packte ihr Bündel und flog zurück in den Wald. Aber oh weh, der ganze Wald war gerodet. Ihr Baum war nicht mehr da. Der Bach war begradigt und verlief unter der Erde. Sie musste das Ohr fest an die Erde pressen, um ihn zu hören. Der hohle Baum fehlte gänzlich. Die Erde war aufgeschürft wie eine einzige große blutende Wunde. »Oh je«, rief sie, »wo ist mein Wald? Wo soll ich jetzt hin?« Im Torkelflug landete sie wieder vor der Haustür ihres Mietshauses. »Ja, hast du denn nicht die Zeitung gelesen?« fragte der Elch. »Es ist doch allgemein bekannt, dass die Bank den Wald roden lässt.« »Es ist eben der Stress«, sagte der Doktor. »Das Wetter, die Jahreszeit.« Bedächtig hörte er ihr rasendes Herzchen ab. Dann setzte er sich hinter seinen Schreibtisch und holte den Rezeptblock aus der Schublade. »Ich verschreibe dir Waldbaden«, sagte er. Waldbaden?« fragte die Elfe und schüttelte den Kopf. »Du weißt nicht, was Waldbaden ist?« fragte der Arzt. »Du bist doch eine Elfe.« »Ja, ja«, meinte die Elfe und ließ den Kopf hängen. »Waldbaden beruhigt«, sagte der Doktor. »Und Ruhe ist, was du jetzt brauchst.« Dann gab er ihr noch eine CD mit Vogelstimmen. »Da, die musst du jetzt jeden Abend zum Einschlafen hören.« »Waldbaden sei gut gegen Krankheiten aller Art«, stand in dem Prospekt der Krankenversicherung. Die zahlte von nun an für das regelmäßige Waldbaden unserer Elfe. Dazu musste sie lange im Zug fahren. Dann stand sie auf einem Parkplatz in einer großen Gruppe von Elfen, auf Krücken, an Rädern, hustend und bleich wie der Tod. Die Elfe selbst war nur noch Haut und Knochen, winzig und blass mit durchsichtigen Flügeln. Der Waldtherapeut schnallte ihr einen Rucksack auf den Rücken. Ein Experte hielt den Neuankömmlingen einen Vortrag. »Dieser Badewald gehört der Elchbank und ist zertifiziert wegen seines hohen Gehalts an Zedernöl. Hier liegt im Übrigen auch der Ursprung der Elfen. Am Bach könnt ihr das heilsame Plätschern des Wassers hören. Aber ihr müsst immer auf den vorgezeichneten Wegen bleiben.«